Informationstag Tschernobyl, die Katastrophe auf Welle HR1. Ich will mal ein Zitat vorlesen und es stammt von Hans Blick, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO in Wien. Und dieser Satz ist gesagt 3 Wochen nach der Katastrophe. Zitat: Die Kernphysiker haben nie gesagt, dass kein Unfall passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber nicht ausgeschlossen. Jetzt ist es passiert. Es kann morgen wieder passieren. Blenden wir zurück in die Zeit 1986 in den April. Ein Zitat: Es war, als könnte man die Strahlung sehen, die Lichtblicke flackerten auf und schienen herumzuhüpfen, Materialstücke versprühten wie Wunderkerzen. So schildert Major Leonid Teljatnikow, der Werkskommandant des Atomkraftwerks Tschernobyl, die Unglücksnacht. 1:24 Uhr, GAU, der größte anzunehmende Unfall im Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks, die Brennstäbe bersten, eine gewaltige Explosion erfolgt, die Reaktordeckplatte mit 1000 Tonnen Gewicht wird in die Luft geschleudert, das Dach des Reaktorgebäudes hebt sich, 2 Detonationen erfolgen, der Reaktorkern fliegt auseinander, Graphit wird in Brand gesetzt, Brennstoff auf das Dach geschleudert, Metallbrocken lagern jetzt auf der Dachfläche und strahlen, das radioaktive Material schießt in die Atmosphäre. Er war Wissenschaftsredakteur der Pravda und der erste Journalist, der am Katastrophenreaktor unmittelbar nach der Explosion eintraf, Wladimir Gubarev, heute bedeutendster Autor in Russland zum Thema Kernkraft. Der hat 2 neue Bücher geschrieben, Tschernobyl Jahrhundert und ein Buch über die Bombe. Weltweit bekannt geworden ist er durch sein Theaterstück Der Sarkophag. In Moskau sprach Hans-Peter Riese mit Wladimir Gubarev. Volodya, soviel ich weiß, bist du der erste Journalist gewesen, der das Atomkraftwerk Tschernobyl nach dem Unfall besuchen konnte. Erstens, ich hatte Angst. Man darf keine Illusionen haben. Ich hatte wirklich Angst. Ich habe eine Vorstellung davon, was Radioaktivität und Strahlung bedeuten. Ich wusste, wenn Brennstoff aus dem Reaktor austritt, bedeutet das 5000 bis 6000 Röntgen pro Stunde. Um einen Menschen zu töten, genügt ein Zehntel davon. Das Schrecklichste war, dass man nicht wusste, wo die Strahlungsquellen lagen. Man hatte keine Schutzkleidung, keine Dosimeter, nichts. Und noch etwas, was eigentlich auch im Grunde schrecklich ist. Lügen. Lügen total. Ich denke oft darüber nach, worauf die Tschernobyl-Havarie basiert. Erstens sind es Lügen, womit alle Menschen, vom untersten Personal bis zum Generalsekretär der Partei Gorbatschow, verseucht wurden. Zweitens Angst, die all diese Menschen lähmte. Drittens der Bildungsmangel. Das waren die 3 Quellen der Katastrophe. Man pflegte zu sagen, die Atomenergie wäre umweltsicher, man könne Reaktoren auf dem Roten Platz bauen. Mit diesen Lügen sind Menschen erzogen worden, die das Atomkraftwerk in die Katastrophe stürzten. Dieses zweite Moment konnte man damals sehr genau spüren. Niemand hat es geglaubt. Warum hat man die Havarie so lange verschwiegen? Man hat nach oben gemeldet, etwas sei passiert. Aber jeder hat die Wirklichkeit etwas vertuscht. Bruchanow konnte sich gestatten, in seinen Berichten die Werte der Radioaktivität auf 1/10 zu reduzieren. Die Militärs haben gemeldet, sie würden das Loch binnen 2 bis 3 Tagen zugemauert haben. Jeder hat versucht, in dieser Tragödie etwas Positives zu finden. Als diese Berichte oben bei Gorbatschow landeten, appellierte er gern in erster Linie an die hoffnungsvollen Passagen. Dabei ist zu berücksichtigen, er verstand ja selbst nichts davon. Welches Bild habt ihr dort damals gesehen? Die Gegend dort ist fantastisch. Die Nachtigallen sangen, es war schön. Der Frühling war da. Ehrlich gesagt, man konnte sich nicht vorstellen, dass hier etwas Schreckliches passiert sein konnte. Das Einzige, was einem Angst machte, war der Feuerschein über Pripyat. Abends und nachts sah man über Pripyat rosa Feuerschein. Es war erschütternd. Graphit brannte. Später kam eine Metapher. Die Hölle hat sich aufgetan und der Satan klettert heraus. Ehrlich gesagt hat keiner von uns damals geglaubt, dass es jahrzehntelang dauern wird. Wir dachten, es dauert maximal ein paar Monate. Ich kann Ihnen sagen, der erste Beschluss der Regierungskommission sah vor, den 4. Reaktor zum 1. Januar 1987 wieder in Betrieb zu nehmen. An diesem Tag ging unsere Welt unter ohne dass wir es bemerkt haben. Alle unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen wurden durchkreuzt. Unsere Zukunft wurde in Frage gestellt. Alles hat sich an diesem Tag verändert, aber wir haben das nicht einmal ahnen können. Ich muss wiederholen, wir wussten die ganze Wahrheit nicht, wir konnten sie unmöglich wissen, weil auf diesem Gebiet der Wissenschaft und Technik jahrzehntelang gelogen wurde. Heute gedeihen diese Lügen weiter, deswegen hat man auch keine Konsequenzen aus dieser Tragödie gezogen. Bei uns im Westen meint man, das Niveau der nuklearen Sicherheit in Russland sei unter jeder Kritik. Man dürfe die nukleare Energiewirtschaft unter solchen technischen Bedingungen eigentlich überhaupt nicht weiter betreiben. Ich habe mich mein Leben lang unter anderem mit den Atomwaffen befasst. Ich habe mit Begeisterung und Elan darüber geschrieben. Diese Entwicklung war auch eine Heldentat der Wissenschaftler, die diese Waffen nach dem Krieg geschaffen hatten. Ich bewundere diese Menschen. Charitonow, Sacharow, Seldowitsch. Ich bin glücklich, diese Menschen getroffen, mit ihnen gesprochen und darüber diskutiert zu haben. Heute besuche ich ziemlich regelmäßig Arsamas 16, Chelyabinsk 70 und kenne recht gut die Wissenschaftler, die Atomwaffen herstellen. Ich bin der Meinung, dass Russland heute keine Atomwaffen haben darf. Ich denke, das heutige Niveau der industriellen und intellektuellen Entwicklung macht den Besitz von Atomwaffen nicht möglich. Ja, ich bin überzeugt, wenn es so weitergeht, müssen wir die Ersten sein, die sagen werden, liebe Freunde, unsere liebe Zivilisation, wir haben kein Recht auf den Besitz von Atomwaffen, weil wir ihnen nicht gewachsen sind. Die Unfallrate auf den Straßen ist sehr hoch. Wir können diese Waffen nicht transportieren. Der Krieg in Tschetschenien geht weiter. Die Terroristen können die Atomarsenale in ihre Gewalt bringen. Das Entwicklungsniveau der Industrie ist unzureichend. Es wird schlechtes Metall produziert. Wir können den Anforderungen nicht gerecht werden. Es wäre ehrlich und gerecht, keine Atomwaffen zu besitzen, wenn wir an die ganze Zivilisation denken, nicht an uns selbst. Eine Atombombe nützt doch nichts, wenn man mauserarm ist. Ich bin der Meinung, in den letzten Jahren verschlechtert sich sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Lage in unserem Land. Das ist sehr gefährlich. Die Situation in der Stadt und politisch und ökonomisch verschlechtert sich. Das ist sehr gefährlich. Tschernobyl-Informationstag auf HR1. Kommen wir nochmal schnell auf die Unfallursachen. Es waren ja vier Hauptgründe für die Katastrophe. Zunächst einmal gravierende Mängel bei der reaktorphysikalischen Auslegung des Kernkraftwerkes und vor allem der Abschalteinrichtungen. Dann war das Versuchsprogramm der Nutzung von Restenergie beim Abschalten sicherheitstechnisch unzureichend durchdacht und vor allem nicht geprüft worden. Betriebsführung und Bedienungspersonal waren überfordert und zudem war der Test als elektrotechnischer gedacht. Man erwartete keine Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit. Also Elektrotechniker überwachten das Experiment, keineswegs die Kernphysiker. Und für den ganzen Versuch, der dann zur Explosion geführt hat, gab es noch nicht einmal eine ordentliche Genehmigung. Und die vierte Unfallursache war, das politische System hatte Mängel des Atomkraftwerks zwar gewusst, aber nicht behoben, obwohl sie schon lange vor dem Unfall bekannt waren. Zum Beispiel hatte ein Experte aus dem Atomkraftwerk Kursk gemeldet, dass der RBMK-1000-Reaktor besonders gefährlich ist, aber man hat auf ihn nicht gehört. Die Vorwarnungen sind in Bürokratenschubladen verschwunden. Dann gab es auch einen Brief in einer Literaturzeitschrift. Dort war davon die Rede, dass gewissenlose Herstellerunternehmen unvollständig geliefert hätten, dass schlechter Beton verwendet worden sei und minderwertige Metallkonstruktionen, dass auch die Deckenabdichtungen des Reaktors selber nicht gut funktionieren. Die Verantwortlichen hätten nur einmal in das Störfallbuch der sowjetischen Atomindustrie schauen müssen, denn schon 1975 ereignete sich im Kraftwerk Leningrad ein Vorläuferunfall, ein lokaler Störfall mit Schäden am Reaktor. Manfred Herterich von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit in Köln. Es ist so, dass man vor dem Unfall alle Faktoren, die zu dem Unfall geführt haben, kannte. Man hatte sie bei dem Betrieb in anderen Anlagen beobachtet, 1975 zum Beispiel im Kernkraftwerk Leningrad. Es gibt ja noch 15 andere Anlagen dieses Typs, die noch im Betrieb sind. Man hat diesen Effekt, also einen Vorläufer sozusagen für den Unfall in Tschernobyl 75 im Kernkraftwerk Leningrad beobachtet. Damals wurde er abgetan von den Verantwortlichen als ein Herstellungsfehler des Druckrohres, aber es hat dort auch schon eine lokale Leistungsexkursion mit großer Schädigung des Reaktorkerns stattgefunden. Dieses ist also, wie das System so operierte, verheimlicht worden. Man hat gleichzeitig weitere Fehlauslegungen der Anlage im Betrieb festgestellt. Das ist dieser sogenannte positive Abschalteffekt, der dann Hauptauslöser für den Unfall war. Was übrigens weniger bekannt ist, zum Kraftwerk gehört noch ein Lager für abgebrannte Kernbrennelemente. 14.000 davon lagern auf dem Tschernobyl-Gelände. Die Lager bersten bald, weil sie übervoll sind. Zusätzlich 35.000 Kubikmeter feste und 21.000 Kubikmeter flüssige radioaktive Betriebsabfälle. Und dann kommt noch der ganze Unfallschrott dazu, der neuerdings weggeräumt wird. Wohin, weiß niemand. God is good. before the Pope may be in Rome. Wir gehen jetzt in die verseuchten Gebiete, in die verseuchten Zonen. Belarus, das Land, das am meisten von der Atomkatastrophe betroffen ist, mit 70% ist der Fallout sozusagen auf dieses Land am meisten niedergegangen. Es folgt die Ukraine. Die Umsiedlungszahlen will ich mal nennen. Seit 1986 sind in Belarus ca. 150.000 Menschen umgesiedelt worden. 25 davon im Katastrophenjahr selbst. In der Ukraine waren es 160.000 Menschen, davon 90.000, die im Katastrophenjahr umgesiedelt worden sind. Aber die schlechten Ausführungen der Neubauten, dann bisweilen in ebenfalls hochverstrahlten Gebieten sind die ja entstanden, und die zuspitzende Wirtschaftskrise sowie fehlende Arbeitsmöglichkeiten haben Integrationsschwierigkeiten verursacht. Das heißt, die Bevölkerung geht wieder in die verseuchten Zonen zurück. Frank Franke war auch dort und hat sich in Bartholomewka umgesehen. Auf dem Weg von Gommel nach Wjetka führt die Straße wie eine scharf gezogene Linie durch eine reiche Landschaft. Die kleinen Orte links und rechts der Straße erinnern an den bescheidenen Wohlstand, der hier einst geherrscht hat. Viele der Häuser sind inzwischen verlassen. Die Menschen hatten die Fenster mit Brettern zu schützen versucht. Die meisten dieser Bretter sind inzwischen wieder abgerissen worden, oft auch die Fensterkreuze und die Rahmen. Mangel besiegt die Angst vor Verstrahlung. Auf der Straße sind nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Nach Wjetka hört der Verkehr fast völlig auf. Eine unheimliche Stille lastet auf der Landschaft. Dann beginnt der Ort Bartholomewka. Eine Straße teilt das einst schöne russische Dorf mit seinen bunten Häusern. Nirgendwo ist ein Zeichen von Leben zu sehen. Dann huscht ein dürrer, halb verhungerter Hund über die Straße. Oft ließen die Menschen bei ihrer Aussiedlung ihre Haustiere zurück. Hinter einer langgezogenen Biegung hängt an einem der schiefen Zäune Wäsche zum Trocknen. Die Fahrzeuge halten an. Ein alter Mann und eine alte Frau treten aus der Tür des Hauses. Sie blicken auf die Fremden. Ihre Gesichter, in denen sich die Sorgen mit Furchen eingegraben haben, zeigen verhaltene Freude. Als ihr Ort 1992 ausgesiedelt wurde, waren sie nicht mitgegangen. Als vor 4 Jahren alle von hier fortgingen, haben wir uns entschlossen, hier zu bleiben. Ich bin hier geboren worden und will hier auch sterben. Ein Teil meiner Nachbarn, die damals fortgingen, sind erst als Tote zu ihrer eigenen Beerdigung hierher zurückgekehrt. Wir leben noch. Nicht nur meine Frau, sondern meine ganze Familie lebt hier. Mein Sohn, meine Schwiegertochter und mein Enkel. Die beiden Familien leben in 2 nebeneinander liegenden Häusern. Völlig für sich alleine, ohne Strom, ohne Gas, ohne Wasserversorgung. Das Wasser müssen sie mühsam aus einem Ziehbrunnen holen. Das Leben ist voller Probleme, da es nirgends ein Geschäft gibt, in dem wir einkaufen könnten. Um Lebensmittel zu holen, müssen wir weit fahren. Außer ihnen leben inzwischen noch 6 Familien in dem Ort, der einmal 6.000 Einwohner hatte. Unser Ort war ein schönes, großes Dorf mit einer schnellen und sehr positiven Entwicklung. Schauen Sie, wie schön und neu die Häuser hier im Umkreis sind. Aber innerhalb eines halben Jahres war hier alles zerstört. Ich weiß nicht, wie das alles passieren konnte, wer die Schuld an der Katastrophe trägt. Ich weiß nur eins, wir Menschen haben darunter zu leiden. Was aus uns in der Zukunft wird, ist völlig unsicher, aber eines weiß ich ganz genau. Ich werde hier bleiben, werde hier sterben, aber niemals fortgehen. Ein kleiner Hund kommt aus dem Haus, ist erschrocken, als er die Fremden sieht. Der alte Mann lädt die Besucher ein, sein Haus zu betreten. Überall ist Mangel zu sehen, aber es ist sauber und warm. Der alte Mann hat eine Verletzung an der Hand und doch greift er zu einer Ziehharmonika. Der alte Mann legt die Ziehharmonika wieder zur Seite. Sein Sohn im Nachbarhaus war mit ausgesiedelt worden. Im neuen Ort hat er keine Arbeit gefunden. Er, seine Frau und das 2 Jahre alte Kind bekamen keine Unterstützung von der Regierung und mussten von weniger als 20 Mark im Monat leben. Sie hungerten und warteten, überlegten dann, dass die Gefahr, dort an Hunger zu sterben, viel größer war als in ihrem alten Dorf an Radioaktivität. Dann gingen sie zurück zu ihren Eltern. Jetzt leben die alten und die jungen Menschen der Familie zusammen, von etwa 50 Mark im Monat. In den ersten Monaten und Jahren nach der Tschernobyl-Katastrophe waren wir mehr mit der niedergegangenen Radioaktivität in unserem eigenen Lande beschäftigt als mit den Folgen in den am stärksten betroffenen Republiken Weißrussland, Ukraine und Russland. Schwerpunkt für die Hilfsmaßnahmen wurde und ist bis heute Weißrussland. Der größte Teil der Hilfe wurde und wird von Nichtregierungsorganisationen oder von privaten Initiativen geleistet, die manchmal allerdings aus öffentlichen Haushalten auch Zuschüsse erhielten. Erfreulich ist, dass viele Hilfsprojekte auf Dauer angelegt sind und bis heute, 10 Jahre nach der Katastrophe, durchgehalten wurden. Allerdings die Hilfsmaßnahmen der Regierungen sind ziemlich spärlich. Ein absoluter Renner in der Tschernobyl-Debatte ist die Ausstellung des Hessischen Rundfunks Tschernobyl 10 Jahre danach, die im Augenblick bis zum 3.5.1996 wieder hier im Hessischen Rundfunk zu sehen ist. 4-mal am Tag finden Führungen statt und man kann sich unter folgender Telefonnummer ab Montag anmelden. 069-155-3119, 069-155-3119. Oder aber man kommt alleine in die Ausstellung und sieht die Fotodokumentation Tschernobyl 10 Jahre danach. Diese Ausstellung ist in einer englischen Version in Australien. In Deutschland ist die Ausstellung bereits in 25 deutschen Städten gezeigt worden. Sie geht nach dem Jahrestag nach Köln und nach Fritzlar und im Herbst nach München. Aber wie gesagt, in einer englischen Version ist sie in Australien zu sehen. Sie war in Melbourne und der Veranstalter, der vor Ort in Australien die Ausstellung präsentiert, ist Rotary International. Und es ist eine große Ehre für uns und auch eine große Freude, dass Bob Bott von Rotary International Melbourne vom Club St. Kilda jetzt extra nach Deutschland geflogen ist, weil er selbst eine Tschernobyl-Hilfe ins Leben gerufen hat. Hello, Bob. How are you? Hello, Norbert. It's great to be here. Thank you so much. Schön, Norbert, dass wir da sind hier. Australien hat ein großes Interesse in der Tschernobyl-Diskussion. Woher kommt das eigentlich, das Interesse? The interest from Australia came because we were aware. Das Interesse Australiens kam, weil man natürlich auch dort alarmiert war. Aware of what nuclear poisoning can do throughout the world. Ja, da man dadurch auch erfahren hat, was die nukleare Vergiftung eigentlich für die Welt bedeuten kann. People may think we're a long way away. But there are no boundaries with nuclear poisoning. Menschen denken vielleicht, dass Australien weit weg ist, aber für nukleare Verseuchung gibt es keine Grenzen. We are worried about our beaches and our children. Wir haben Angst um unsere Kinder, wir haben Angst um unsere Strände. And our health generally for all our community for generations to come. Ja, und wir haben natürlich auch Angst um die Gesundheit der Generationen, die nachkommen werden. I became aware of Chernobyl. Ich bin mit Tschernobyl überhaupt in Verbindung gekommen. By chance through meeting a Mr. Frank Franke from your station here. Durch den Hessischen Rundfunk, durch Kollegen des Hessischen Rundfunks, die ich getroffen habe auf einer Reise. I realized from discussions we knew nothing in Australia. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir in Australien eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Of what really had occurred at Chernobyl. Was wirklich in Tschernobyl passiert ist. Die radioaktive Wolke ging ja 2-mal um die Welt und sie traf insofern auch Australien. Wo ist denn die Ausstellung im Augenblick zu sehen? In welchen Städten war die Ausstellung und wo wird sie später zu sehen sein? Where was it and where will it be in the future? The exhibition has been held, shown at the exhibition building in Melbourne. Die Ausstellung des Hessischen Rundfunks Tschernobyl die Folgen war in dem großen Ausstellungsgelände Melbournes. The Melbourne University. In der Universität von Melbourne. Exhibition halls in Hobart, Tasmania. In den Ausstellungshallen in Hobart in Tasmanien. And is currently being shown in Sydney as I speak today. Die Ausstellung ist zurzeit in Sydney, wie er heute noch mal erfahren hat. And after Sydney it is in the Adelaide Town Hall in South Australia. Und die Ausstellung wird dann weiterreisen und in die Stadthalle der Stadt Adelaide gehen. Das ist an der Südküste vor Australiens. I have 6 other requests from universities and capital cities in Australia to show the exhibition. Die Rotaria Australiens, Bob Bott, haben weitere Anfragen, 6 verschiedene Anfragen, wo die Ausstellung weiterhin gezeigt werden soll. And as soon as I have time and soon as I back to Australia, Und sobald ich nach Australien zurückkomme und sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich die ganze Geschichte arrangieren. Jetzt ist Bob Bott bescheiden, denn er erzählt nicht, dass er immer wieder bei dieser Ausstellung mit dabei ist, dass er die Ausstellung zeigt. Er war selbst auch in den verseuchten Gebieten in Gommel- und im Mogilow-Gebiet gewesen. Das heißt, er hat sich selbst kundig gemacht, welche Auswirkungen diese Reaktorkatastrophe auf die Bevölkerung selbst hat. Wo will denn Rotary sich nun engagieren? Sie haben selbst eine große Hilfsaktion ins Leben gerufen. Right, I visited Chernobyl. I wanted to see firsthand what did occur. Ich bin selbst nach Tschernobyl gefahren. Ich wollte einfach selber sehen, was dort war. I have been to the hospitals. I have been to the contaminated areas. Ich bin in den Krankenhäusern gewesen und in den vergifteten Gebieten. And as a result of that, all my spare time is now devoted to Rotary and Rotary in Australia. Der Erfolg der ganzen Geschichte war, dass ich einfach meine gesamte Zeit jetzt meine Freizeit dazu verwende, um diesen Kindern, um den Menschen dort zu helfen, auch von Australien aus, nachdem ich das alles gesehen habe, was sich dort ereignet hat. We have probably brought to the attention through radio, exhibition and lectures at schools. Der Erfolg der Ausstellung war durch Radio und natürlich auch durch die Medien das Interesse in Australien zu wecken. Conservatively 500,000 to 700,000 people are now aware. Er schätzt, dass ungefähr 500.000 bis 700.000 Leute jetzt eigentlich richtig alarmiert sind dort durch die Ausstellung, durch die Arbeit, die sie dort gemacht haben. Because the truth, we were not told. Wir haben die Wahrheit vorher nicht gehört und jetzt wissen wir sie auch. Noch die kurze Frage, welche Projekte wollen Sie selbst ins Leben rufen? Sie haben zum Beispiel in Minsk ein wichtiges Projekt gestartet, eine internationale Ärztebibliothek eröffnet für die Ausbildung der Mediziner in Belarus. As a result of a combining of the Rotary Clubs in the state of Hessen. Ja, ein Erfolg dieser Zusammenarbeit, die ja auch dadurch gekommen ist, der Rotaria Clubs in Hessen und in Australien. And the state of Victoria. Im Staat Victorias dort. We have raised together, say 150,000 Deutschmarks. Haben wir inzwischen ungefähr 150.000 Mark gesammelt. With every indication that Rotary International will meet us dollar for dollar, or Deutschmarks for Deutschmarks, to fulfill major projects we have planned. Ja, und wir sind ganz sicher, dass die internationalen Rotaria-Verbände uns dieses Geld einfach auffüllen, um unsere Wünsche, unsere Träume, die wir haben, den Menschen dort zu helfen, erfüllen zu können. The first project with the guiding hand of District Governor Professor Jürgen Meyer-Sydow. Das erste Projekt, das unter der Führung von Professor Meyer-Sydow hier in Bad Homburg steht. We will be opening a medical information systems wird die Eröffnung eines Medizin-Informationszentrums sein. Rotary International in Belarus, Minsk, Belarus. Rotaria International in Belarus, also in Minsk, in der Stadt Minsk. This will allow doctors to use a computer system. Diese Bibliothek wird den Ärzten erlauben, dass sie in Zukunft Computersysteme benutzen können. And obtain medical papers that have been written worldwide. Und vor allen Dingen auch die medizinische Fachliteratur nun endlich mal in die Hände bekommen, die es weltweit bisher gibt. It will educate them of how to treat, what treatment is available, what equipment is available. Es wird ihnen helfen zu erfahren, was sie für Maßnahmen ergreifen müssen und zum anderen auch, welche Ausrüstung es eigentlich dafür gibt, den Kindern zu helfen. In addition to that, we are arranging exchange doctors to visit Germany. Ein weiterer Plan ist, Ärzte auszutauschen, Ärzte, die zum Beispiel Deutschland besuchen. To be educated in the latest medical treatments. Und die natürlich dadurch erfahren sollen, die letzten Erfahrungen bekommen sollen, wie man medizinisch diesen Opfern hilft. Also we will be helping Nadezhda jointly to purchase a bus. Wir wollen aber auch intensiv helfen Nadezhda. To bring the contaminated to bring the children from the contaminated area to their complex. Nadezhda, ein Heim, das den Kindern hilft, aus den verstrahlten Gebieten noch saubere Nahrung zur Erholung zu finden, und das in Weißrussland. Thanks a lot, Bob Bott von Rotary International, der zu Gast ist in Deutschland, um internationale Hilfsprojekte für die Republik Belarus zu starten. Der übrigens auch noch mal gehört werden kann, zum Beispiel am kommenden Donnerstag in der Universität in Marburg, wo eine Großveranstaltung stattfindet. Dort wird Bob Botz sein und auch ein späterer Gast der Sendung, Wolfram Mayer. Tschernobyl, Informationstag auf Welle HR1. Post office clocks put up signs saying position closed. And secretaries turn off typewriters and put on their coats. And janitors padlock the gates for security guards to patrol. And bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show. And they'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Gentlemen, time please, you know we can't serve anymore. Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go. And by 5 o'clock everything's dead, and every third car is a cab. And ignorant people sleep in their beds like the dope white mice in the college lab. And nothing ever happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Closed circuit cameras and department stores shoot the same movie every day. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing ever happens, nothing happens at all. The needle turns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Advertise products that nobody needs, while anger from Manchester writes to complain about all the repeats on TV. Computer terminals report some gains in the values of copper and tin, while American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing. Nothing. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And nothing ever happens. Nothing happens at all. They'll burn down the synagogues at 6 o'clock. Werbung. Resignation. Keine Ahnung, aber... Das sagen alle, die es noch nicht gecheckt haben. Dabei kann jeder, der den Komfort eines Rover 400 checkt, eine von zwei Reisen in ein exklusives Landhotel mit Butler-Service oder einen Rover 400 gewinnen. Be clever, check the comfort beim Rover-Gewinnspiel von 13. bis 20. April. Teilnahmekarten von Rover Deutschland oder bei ihrem Händler. Rover, a class of its own. Was war denn das? Die neue Apfelschale. Die was? Der Apfelgenuss mit dem Frischeschuss. Frischeschuss? Der Apfelgenuss Apfelschorle. Neu von Bitze! Bitze frisch und Bitze, fruchtig Bitze auf der Zunge, ja. Apfelschorle von Bitzel. Viel Apfelsaft und gutes Mineralwasser aus Bad Vilbel. Na, ist das gut? Nee, das ist besser. Das ist Bitze! Don't forget, check the comfort. Beim Rover-Gewinnspiel von 13. bis 20. April. Ein Jubiläum kann man so feiern oder so. 50 Jahre Frankfurter Neue Presse. Ein Dankeschön an unsere Leser, das Jubiläumsgewinnspiel. Hauptgewinn ein Traum, der genauso jung ist wie unsere Zeitung. Gewinnen Sie einen Original MG Baujahr 46. Jede Woche außerdem weitere tolle Preise. Jetzt Gas geben. Gratisinfo unter 0130 3949. Frankfurter Neue Presse. Wir kümmern uns drum. Samstagabend in einem ganz normalen Kühlschrank. Drei Flaschen Traubensaft und nochmal zwei Apfel? Ich verstehe das nicht, Monsieur Whisky. Ich lieg seit einer Stunde im Gemüsefach. Normal bin ich als Champagner immer nach 5 Minuten weg. Raps schmeckt einfach zu gut. Raps, Fruchtsäfte, die es in sich haben. Jetzt einen Traum erleben. Am 20. und 21. April macht der Jubiläums-Oldtimer der Frankfurter Neuen Presse auf dem Frühlingsmarkt in Bad Camberg Station. Frankfurter Neue Presse. Wir kümmern uns drum. HR1 Nachrichten. Die Teilnehmer des Gipfeltreffens in Moskau wollen bis September einen internationalen Vertrag über einen umfassenden Atomteststopp erreichen. Eine entsprechende Erklärung wurde am Vormittag verabschiedet. Die Staats- und Regierungschefs stimmten ferner darin überein, gemeinsam auf höhere Sicherheitsstandards bei der zivilen Nutzung der Atomenergie hinzuarbeiten. Sie bekräftigten außerdem ihren Willen, das Atomkraftwerk Tschernobyl entsprechend den Vereinbarungen mit der Ukraine bis zum Jahr 2000 stillzulegen. Über die Finanzierung dieser Stilllegung enthält die Erklärung nach Angaben aus diplomatischen Kreisen jedoch keine Angaben. Die Dokumente sollen zum Abschluss des Gipfeltreffens am Nachmittag veröffentlicht werden. Ungeachtet verstärkter internationaler Bemühungen um einen Waffenstillstand setzt die israelische Armee auch heute ihre Offensive gegen Ziele im Libanon fort. Am dritten Tag in Folge nahmen israelische Kriegsschiffe die Küstenstraße im Süden Libanons verstärkt unter Feuer. Auch die Luftangriffe, vor allem auf Ziele bei der Stadt Tyrus, gingen weiter. Berichte über Opfer oder Zerstörungen liegen bisher nicht vor. Milizen der fundamentalistischen Hisbollah feuerten ihrerseits erneut Raketen auf Nordisrael ab. Unterdessen ist US-Außenminister Christopher von Amsterdam aus nach Syrien geflogen, um sich dort um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah zu bemühen. Auch die Außenminister Frankreichs und Russlands sowie die italienische Außenministerin Agnelli als Vertreterin der Europäischen Union werden im Laufe des Tages in Damaskus erwartet. Auf einer Gedenkveranstaltung in Berlin hat die SPD am Mittag an den Widerstand von Sozialdemokraten gegen die Vereinigung der Partei mit der KPD zur SED vor 50 Jahren erinnert. Nach Schätzungen der Sozialdemokraten kamen damals mehrere hundert SPD-Mitglieder ums Leben. Bei der Veranstaltung im Gebäude des früheren Admiralspalasts in der Friedrichstraße hob der SPD-Vorsitzende Lafontaine die Bedeutung seiner Partei für Freiheit und Demokratie hervor. Das eigentliche Ziel der Kommunisten bei der Zwangsvereinigung vor 50 Jahren sei die Vernichtung der Sozialdemokratie gewesen, sagte Lafontaine. Und nun einige Kurzmeldungen. Berlin. In Berlin sind hochrangige Vertreter der USA und Nordkoreas zusammengekommen, um über die umstrittenen Raketenexporte des kommunistischen Landes zu sprechen. Die USA haben Bedenken gegen die Produktion von Langstreckenraketen. Bangui. Bei einer Meuterei von Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik sind mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen und 40 verwundet worden. Anlass für die Meuterei waren ausstehende Sollzahlungen. Französische Truppen griffen in der Hauptstadt Bangui ein und besetzten strategisch wichtige Positionen, um eine Ausweitung des Aufstandes zu verhindern. Schwerin. Für vorgezogene Neuwahlen des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern hat sich der Landesvorstand der PDS ausgesprochen. Die zerstrittene Große Koalition von CDU und SPD sei nicht mehr regierungsfähig, erklärte der PDS-Vorstand. Das Wetter. Die Sonne scheint, es bleibt aber trocken. Hohe Wolkenfelder, die über Hessen ziehen, stören den Anstieg der Temperaturen kaum. Diese werden am Nachmittag zwischen 23 und 27 Grad und in der Nacht zwischen 6 und 11 Grad liegen. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen. Bis Dienstag ist es zeitweise bewölkt, es bleibt überwiegend trocken und warm. Das waren die Nachrichten. HR1. Tschernobyl-Informationstag auf Welle HR1 heute bis 13 Uhr. Ein paar Zahlen vielleicht an dieser Stelle. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt heute das 20-fache der früheren Standard-Leukämie-Rate voraus. Die Geburtenrate in der Region Gommel ist von 18 Babys pro 1000 Einwohner auf 13 gefallen. In den verseuchten Gebieten haben Mädchen und junge Frauen es schwer, inzwischen Partner zum Heiraten zu finden, denn die jungen Männer haben Angst, dass die Frauen natürlich auch, dass bei Geburten in der Ehe missgebildet die Kinder auf die Welt kommen können. Der Schilddrüsenkrebs nimmt inzwischen zu auf etwa 2000 Fälle. Das sind sie, die Folgen von Tschernobyl. Thank you. Ja, wenn das Stichwort Tschernobyl fällt, was fällt einem da zuerst ein? Ganz seltsamerweise weiß jeder, wo er an diesen Tag der Katastrophe war. Viele erinnern sich noch an diesen Tag. Dann erinnern wir uns, dass wir die Wiesen nicht mehr betreten sollten, dass die Sandkästen von den Kindern gemieden werden sollten. Milch sollten wir nicht mehr trinken, den Salat nicht mehr essen. Und dann gab es auch noch den Streit um die Grenzwerte zwischen Wiesbaden und Bonn. Ich selbst erinnere mich insofern daran, als mein Kollege Rainer Witt am Tag der Katastrophe mir diese Information aus den Nachrichten überbracht hat und wir damals in das Funkhaus gegangen sind, um Sondersendungen hier im Hessischen Rundfunk zu machen, die dann die Bevölkerung natürlich aufgewühlt hatten, denn wir selbst wussten ja auch das Ausmaß der Katastrophe nicht sofort einzuschätzen. Aber wir ahnten doch, was da auf uns zukommen wird, denn wir hatten einen technischen Strukturplan des Reaktors und wir wussten, dass dieser Tschernobyl-Reaktor eigentlich nur ein mittleres Garagendach als Decke hat und wenn ein Kernkraftwerksunfall passiert ist, dass dann unter Umständen auch die Wolke zu uns herüberkommt. Sie ist dann tatsächlich auch gekommen, auch über Hessen in den Mai-Tagen. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, und Sie können uns diese Erinnerung nach unserem Studiogespräch hier erzählen, berichten, wie Sie selbst damals die Situation eingeschätzt haben, was Sie getan haben, wie Sie sich gefühlt haben und wie Sie das Tschernobyl-Thema heute beurteilen. Studiogäste jetzt hierbei unterwegs in Hessen, die von dieser Katastrophe natürlich auch konkret betroffen waren. Christine Standke, sie ist von der Organisation Restrisiko, glaube ich, ein eingetragener Verein in Wiesbaden. Das ist eine Organisation, die auch heute noch die Lebensmittel misst, welche Belastung sie hat. Und mit im Studio hier der Landwirt Wolfram Meyer, der damals, Herr Meyer, erstmal graue Haare vermutlich gekriegt hat, als die Information in den frühen Morgenstunden kam, dass ein Unfall, ein Kernkraftwerksunfall passiert ist. Also ich habe von dem Unfall gehört im Radio am Tag zuvor. Man wusste, irgendwo in Schweden wären erhöhte Werte hätten stattgefunden, aber es war ja sehr weit weg. Man machte mir keine Gedanken, bis morgens um 4 Uhr das Telefon klingelte und jemand von Wiesbaden anrief und uns fragte, wie wir die Kühe gehalten haben und dass wir keine Milch mehr ausliefern dürften, ohne einen Strahlenwert, Messwert überhaupt zu haben. Darf ich mal unterbrechen? Wer hat Sie angerufen? Aus welchem Ministerium? Erinnern Sie das noch? War das ein Beamter oder die Pressestelle oder wer auch immer? Es war ein Beamter aus dem Gesundheitsministerium aus Wiesbaden. Und wir wussten, er konnte uns auch noch nicht mal sagen, wo wir überhaupt Messwerte herbekommen. Wir müssten uns selbst drum kümmern. Erinnern Sie noch, was er wortwörtlich gesagt hat? Oh, das ganz genau. Er hatte uns gefragt, also wie die Kühe gehalten wurden, ob sie schon auf der Weide sind, heute Nacht auf der Weide waren oder ob sie noch im Stall waren. Das hat sich natürlich, wir hatten sie noch im Stall drin und sie wurden auch noch mit Winterfutter gefüttert. Dadurch hat er es nicht so akut gesehen, sondern er sagte nur die Auflage, wir mussten einen Strahlenwert am nächsten Tag vorlegen, um überhaupt noch Milch ausliefern zu können, da wir ja Rohmilch, Vorzugsmilch direkt von den Kühen an die Bevölkerung geliefert haben. Der Reporterkollege Rainer Witt ist damals durch Hessen gestreift, war auf den Wiesen und hat vor Ort Landwirte getroffen, die überhaupt nichts erfahren hatten. Was haben Sie denn jetzt konkret damals gemacht? Also haben wir dann nur noch Winterfutter. Wir hatten also überhaupt nicht umgestellt dann auf Gras, sondern wir hatten weiter Winterfutter gefüttert und hatten Wiesen umgebrochen, damit umgepflügt, damit diese quasi Strahlenwert da in dem Gras ist und am Oberboden, dass der einfach nach unten kommt und Gras wächst nur in ungefähr 4-5 Zentimeter Oberfläche, wo die Nährstoffe rausholen. Und es ging uns ja darum, möglichst schnell ganz niedrige Werte zu haben oder überhaupt nicht erst in Erscheinung zu treten. Und das haben wir dann auch einigermaßen mit dieser Methode geschafft. Wie haben Sie denn die Grenzwerte runtergekriegt? Nur durch das Umgraben oder auch durch andere Methoden? Oder haben Sie auch die Milch gemischt? Nein, das war ja von einem Bestand aus einer Herde. Und wir hatten nur durch diese Vorsorge, dass wir Winterfutter gefüttert haben und nachher durch Umflüge, also nur noch Aufwuchs, verfüttert haben, der nach diesem Unfall passiert ist, aufgewachsen ist. Wie waren denn die Reaktionen der Menschen, die bei Ihnen Rohmilch eingekauft haben? Die sind ja bei Ihnen, Sie sind ja da quasi dann wie ein Direktvermarkter zu Ihnen hingekommen und wollten vermutlich in der Früh Milch kaufen, oder wie war das? Also am Anfang waren sie alle sehr skeptisch, nachdem aber dann unsere ersten Zahlen da waren, die wesentlich niedriger waren wie alle anderen, waren wir kaum noch in der Lage, die Menge Milch überhaupt zu liefern. Wo lagen die Zahlen damals? Sie lagen bei uns immer unter 6 Becquerel. Also Cäsium 137 und 134. Frau Starnke, Sie waren dann praktisch der Endverbraucher dieser Katastrophe, denn Sie haben als normale betroffene Bevölkerung gesagt, ich glaube erstmal gar niemanden mehr und haben eine eigene Gruppe gegründet. Oder was war die Motivation damals? So ist es. Ich muss zuerst mal sagen, unser Verein Elternverein Restrisiko ist ein parteiunabhängiger Verein gegen eine strahlende Zukunft. Wir haben uns zusammengeschlossen. Wir waren also, es waren Eltern, die überhaupt nicht wussten, wie wir uns verhalten sollten, was wir machen sollten, was geben wir unseren Kindern zu essen, wie verhalten wir uns selbst, wie gehen wir damit um. Von daher haben wir uns zusammengetan, haben ziemlich bald ein Messgerät angeschafft und haben da oder konnten da sehen, dass unsere Werte, die wir dann halt gemessen hatten, nicht immer unbedingt mit den Werten übereinstimmten, die von staatlicher Stelle veröffentlicht wurden. Das heißt, das war erst einmal ein grundsätzliches Misstrauen. Das war ja ein bisschen auch die Gefühlslage der Bevölkerung damals. Wenn Sie, meine Damen und Herren, uns jetzt im Studio anrufen wollen, dann wählen Sie einfach die Nummer 069-155-686. 069-155-686. Das ist unser Tschernobyl-Hörertelefon für die Diskussionsrunde hier im Augenblick. Sie waren und fühlten sich betroffen und haben Selbstorganisationen gewählt. Wie ging das überhaupt? Sie haben gesagt, Sie haben sich zusammengeschlossen. Das war ja erstmal Arbeit, Menschen zusammenzubringen, die dann ja vermutlich auch von der Technik erstmal keine Ahnung hatte, wie man Äpfel, Pilze, Salat oder was auch immer radioaktivitätsmäßig kontrolliert. Das ist richtig, aber wie das halt so ist nach einem Unfall, jeder ist unsicher, jeder weiß nicht, was sollen wir tun. Aber wir hatten dann die Möglichkeit, oder es hatte sich so ergeben, dass ich Physiker, Leute, die sich eben damit auskennen, was können wir machen, dass man sich da einfach zusammengeschlossen hat und hat eben in dieser Situation dann versucht, das Beste daraus zu machen. Gab es denn von Seiten der Politik vielleicht die Reaktion, die pfuschen uns da irgendwie ins Messhandwerk? Denn es war ja damals die Situation durchaus kontrovers, auch zwischen Bonn und Hessen. Denn Bonn hat reklamiert, wir sind die, die richtig messen und die Länder sollen das bitte unterlassen. Nun kamen Sie auch noch als Bürgerinnen und Bürger und haben gemessen. Das ist natürlich richtig, aber ich denke, das ist immer die Schwierigkeit, und man bekommt da wirklich sehr viele Probleme gemacht von staatlicher Stelle. Wir hatten da auch keinerlei Unterstützung, selbst bei Raummieten. Also hat es man uns sehr schwierig gemacht. Aber man darf da einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Man muss einfach etwas tun. Man muss seine Verantwortung, die jeder hat, nutzen. Und ich denke, nur so kann man überhaupt etwas bewegen. Dann haben Sie diese Messzahlen veröffentlicht. Und die Menschen sind vermutlich auch zu Ihnen gekommen und haben einfach gefragt. So ist es. Die Schlangen waren groß. Wir konnten es am Anfang gar nicht so bewältigen. Wir haben also wirklich damals sehr viel getan, auch heute noch. Wir haben eine Zeitschrift herausgegeben, das war das Restrisiko. Diese Broschüre, diese Zeitung gibt es heute noch. Nur damals haben wir das einfach wöchentlich gemacht. Das Wichtige in der Information war, dass die Lebensmittel mit der Belastung, mit dem genauen Wert und der Chargennummer bekannt gegeben wurden. Und jeder Verbraucher konnte mit dieser Messliste, sage ich jetzt mal, einkaufen gehen und konnte dann selbst entscheiden, welche Nahrungsmittel ich nehme. Tschernobyl-Informationstag auf Welle H1. Höreraktion, wenn Sie uns anrufen wollen, folgende Telefonnummer 069-155-686, 069-155-686. Und die Frage ist, wie beurteilen Sie die Tschernobyl-Katastrophe? Was bedeutet sie für Sie selbst in Ihrem persönlichen Leben. Telefonnummer 069 155 686. Restrisiko e.V. als Messgemeinschaft und der Landwirt Wolfram Meyer hier zu Gast im Studio. Sie messen, Frau Stanke, heute noch weiter. Wie liegen die Belastungszahlen im Augenblick? Die Belastungszahlen, sage ich jetzt mal, im täglichen Brauch bei Gemüse und so weiter sind Gott sei Dank ja zurückgegangen. Auch bei Milchprodukten kann man sagen, gut, wir müssen nicht mehr so genau darauf achten, was wir kaufen. Das ist, hat sich Gott sei Dank gebessert. Nach wie vor sind sehr stark belastet Haselnüsse, sämtliche Pilzarten, auch in unseren Regionen. Da muss man noch sehr drauf achten. Auch alle Wildfleischarten sind also auch nach wie vor stark belastet. Also Hirsch, Rehe. So ist das. Und ja. Na, Rentiere essen wir weniger. Nein. Wolfram Meyer, wie ist denn die Tschernobyl-Katastrophe jetzt sozusagen im Alltag eines Landwirts noch manifest? Überhaupt nicht mehr, oder? Nein, wir messen überhaupt nicht mehr, nachdem wir noch ungefähr 4 Jahre danach gemessen haben und ständig unter einer Nachweisgrenze waren oder unter 0,5 Becquerel. Und dadurch ist es dann halt irgendwann eingestellt worden. Ja, danke, dass Sie im Studio waren. Wenn Sie, meine Damen und Herren, uns erreichen wollen hier im Studio, Tschernobyl-Informationstag auf Welle H1, Telefonnummer 069 155 686, 069 155 686. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie haben Sie damals die Nachricht bekommen über die Katastrophe? Was haben Sie empfunden? Was haben Sie unternommen? Durften Ihre Kinder ins Freie? Durften sie nicht? Haben Sie sie drinnen in der Wohnung behalten? Wie schätzen Sie die Katastrophe heute ein? Ist es noch eine Bedrohung für Sie? Ja oder nein? Rufen Sie an 069 155 686. Thank you. Mehr als 40 Stunden nach dem GAU hatte damals das ARD-Fernsehen gemeldet. Ich will die Meldung mal vorlesen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. Das war also die erste Meldung damals im Fernsehen in der ARD. Und ich habe jetzt am Telefon einen Hörer. Hallo, guten Morgen. Wie haben Sie das damals erfahren von der Katastrophe? Ja, ich muss das ehrlich sagen, hier ist Knut Schwarzer aus Wahlen in Oberhessen. Ich kann mich nicht mehr genau an den Tag erinnern, wie das war. Es kam irgendwie so kurz diese Nachricht, dass da in der Sowjetunion das passiert ist, aber nicht so, dass es uns betraf. Und das war dann erst so nach dem 1. Mai, wo es dann eben bekannt wurde, dass es also für uns hier auch gefährlich wird. Was haben Sie damals gedacht und gefühlt, als Sie diese Information bekommen haben? Na, ich war schon einmal in 1989 in Harrisburg, wo ja der erste Atomunfall war, und war da durchsensibel und habe mich natürlich geärgert, dass wir die letzten Tage, die an sich schön Wetter waren, also auch benutzt hatten, draußen im Garten zu arbeiten. Und dann überlegte ich mir halt immer, wie kann man da helfen? Und es hat dann zwar noch 5 Jahre gedauert, bis ich dann die Chance bekam, nach Belarusland zu fahren und dort eben dann zu helfen. Sie sind also selbst auch initiativ geworden. Gehen wir aber nochmal zurück in die Zeit, als diese Nachrichten auf uns zukamen. Was haben Sie konkret unternommen? Haben Sie Ihr Verhalten geändert? Sind Sie nicht ins Freie? Haben Sie Ihre Verwandtschaft informiert? Wie ist das damals gelaufen? Ich habe dann unseren Kindern gesagt, dass sie nicht mehr draußen spielen sollen, und wir gingen nicht mehr raus als nötig. Aber das war trotzdem irgendwie eine Zeit, es gab auch diese Meldung von unserem Innenminister, dass es also nur 30 Kilometer im Umkreis gefährlich sei, bei uns nicht, sodass man sich irgendwie doch noch ein bisschen beruhigt hat. Und die Sache praktisch nicht so ernst genommen hat. Ja, man dann eben viel später erfuhr, was dort den Menschen dort passiert ist, und natürlich darüber hinaus, wo es sich dann ja noch weiter ausgebreitet hat als hier in Deutschland. Ja, danke schön für den Anruf. Eine zweite Hörerin, Frau Schulz, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja, mir ging es damals so, ich war also erstmal geschockt. Ich habe also davon in der Zeitung erfahren und im Radio und war in einem Hort beschäftigt. Und da war sofort das totale Chaos los mit den Kindern. Die durften nicht raus, die durften nicht im Sand spielen, die durften nicht auf der Wiese spielen. Dann später wurde der Sand ausgewechselt, plus das Essen wurde umgestellt, also keine frischen Salate und ähnliches. Wie haben Sie das selbst gehalten beim Kochen, beim Einkaufen? Ja, haben Sie das alles berücksichtigt? Ich habe das zum Teil auch selbst berücksichtigt, privat. Aber das Vorrangige war dann mit den Kindern. Und ich habe mich dann also wirklich in das ganze Thema völlig reingekniet. Es ist ja ganz schwierig, darf ich da mal dazwischen fragen? Ja. Weil Sie sagten Kinder, es ist ja ganz schwierig, den Kindern zu erklären, was diese Katastrophe überhaupt verursacht. Wie haben Sie es denn getan? Naja, wir haben dann also von unseren Trägern ein paar Informationen bekommen, die wir zu lesen hatten. Und wir sollten dann den Kindern so schonend wie möglich beibringen, ihr Verhalten sozusagen plausibel zu erklären. Ne? Es war ziemlich schwierig, weil es war Ende April, Anfang Mai, es war so Wetter wie heute. Und das war schon sehr schwierig, weil die Altersstufe ging von 6 bis 12, denen wirklich das zu erklären. Ne? Dankeschön für den Anruf. Tschernobyl-Informationstag, Welle HR1. Wir haben an Sie die Frage gestellt, wie haben Sie damals von der Reaktorkatastrophe erfahren? Was haben Sie empfunden? Was haben Sie getan? Was haben Sie unternommen? Und wie schätzen Sie heute dieses Risiko ein? Hallo, guten Tag. Wer ist am Telefon, bitte? Ja, hier spricht Gisela Händler aus Seelenberg, aus dem Hochtaunus. Wir haben das durch Zeitung und Rundfunk gehört und ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, Zeitungsausschnitte zu sammeln, und wenn ich die jetzt so im Nachhinein so vor mir sehe, denke ich, es wurde doch sehr viel totgeschwiegen und die Information kam einfach spärlich, und für uns persönlich hatte das also schon auch irgendwo eine Konsequenz. Meine Tochter war damals schwanger und unser Enkel hat mit knapp 3 Jahren einen kleinen Hirntumor gehabt. Und irgendwo muss man ja überlegen, hat das damit was zu tun? Ich meine, die Ärzte konnten es nicht ausschließen und sie haben gesagt, das hat er also schon mitgebracht. Das ist also dann gewachsen, bis wir es gemerkt haben und bis es dann zu operieren war. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es ja nur so von uns eine Überlegung war, aber ich lasse mich da nicht so leicht davon abbringen. Hm. Ist natürlich auch der Nachweis im konkreten Fall immer wieder schwierig. Ist schwierig, ja. Eine Frage noch an Sie. Haben Sie Ihr Verhalten so geändert, was heute noch anhält? Also ich selbst zum Beispiel esse immer noch kein Wild. Wie haben Sie es gehalten? Ja. Wie verhalten Sie sich? Pilze aus dem Wald. Wir haben sehr gerne Pilze gesammelt. Das tun wir nicht mehr. Wild hat bei uns auch vorher nicht so eine sehr große Rolle gespielt. Haselnüsse esse ich seitdem auch keine mehr. Also kommen bei mir überhaupt nicht mehr in die Wohnung. Wobei ich denke, da wird halt doch sehr viel gemacht. Die Haselnüsse, die sagen immer, das wird alles, wurde alles vernichtet. Die Erfahrungen zeigen, die Sachen werden auf andere Art und Weise wieder reingebracht ins Land. Wir brauchen also nur an dieses Mehl von kranken Schafen zu denken, was dann wieder verfüttert wird. Also, der andere Skandal. Ich habe da wenig Vertrauen in Regierung und so weiter. Ich finde auch, dass die sauberen Energien nicht genügend gefördert werden. Ja, danke schön. Das ist eine andere Debatte, die wir an dieser Stelle nicht führen wollen, denn wir wollen die Hörerinnen und Hörer ja fragen nach den Erfahrungen in der Kraftwerkskatastrophe Tschernobyl, wie sie sich auf ihr eigenes persönliches Leben ausgewirkt hat. Und wir haben einen weiteren Hörer oder eine Hörerin am Telefon. Hallo, guten Tag. Guten Tag, hier ist Frau Rieder aus Frankfurt. Wie ging es Ihnen damals, 1986, im April und im Mai? Ja, ich werde den Tag insofern nie vergessen, weil wir lagen mit einem Kreuzfahrtschiff, nämlich mit der Kasachstan, in ihrem Heimathafen in Odessa. Und das war genau der 26. April. Wie haben Sie dort vor Ort von der Katastrophe erfahren? Vermutlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben noch eine Stadtrundfahrt gemacht. Uns wurde noch Odessa gezeigt. Und wir sind, nachdem das Schiff wieder mit Lebensmitteln beladen war und so weiter und so fort, die Mannschaft ausgetauscht war, sind wir wieder zurück durchs Schwarze Meer Richtung Athen. Mhm. Und in Athen haben wir es dann, also in der Bild-Zeitung, dann die große Überschrift gelesen, dass das passiert war. Und wir haben uns keine Sorgen gemacht. Es hieß damals, ach, der Wind wäre nach Nordwesten werde diese ganze Sache getrieben worden. Und also als wir dann nach Hause kamen, also wir haben nichts unternommen. Hm. Also Sie haben jetzt dann selbst, als Sie dann wieder zurückgekehrt waren in die Bundesrepublik, Ihr Verhalten selbst, Ihr Ernährungsverhalten oder das Verhalten, nun ins Freie zu gehen oder die Kinder spielen zu lassen, überhaupt nicht geändert? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Denken Sie, dass das richtig war oder haben Sie vielleicht heute noch ein bisschen ein ungutes Gefühl? Die ganze Sache hat ja sowieso auch Gefühle ausgelöst. Wir haben ja gerade eben gehört, dass ein Gefühl des Misstrauens zurückgeblieben ist gegenüber der Politik und Messwerten. Haben Sie so etwas auch oder sagen Sie, ich habe ein Grundvertrauen, so schwierig und so schlimm ist das alles gar nicht gewesen? Ja, ich habe ein Vertrauen, dass wir genug informiert werden über alles und habe auch keine Vorsorge getroffen oder Ähnliches. Und empfinden auch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen? Nein, nein. Ja. Also, wie gesagt, dieser Tag in Odessa ist Ihnen aber dennoch in Erinnerung geblieben. Sehr gut, sehr. Mhm. Und ich werde das nie vergessen, dass das dieser Tag ausgerechnet war. Ja, danke schön für den Anruf. Hallo, einen letzten Hörer oder eine Hörerin können wir hier noch auf Sendung nehmen. Tschernobyl-Erinnerungen. Hallo, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Marga Felden. Ich rufe aus Langönz an. Also ich erinnere mich noch vor 10 Jahren, wir hatten gerade neu gebaut und sind in ein neues Haus eingezogen. Wir hatten das erste Mal Gemüse angepflanzt im Garten. Die Kinder waren noch klein, wir haben 3. Und ich habe dann alles vernichtet, habe auch nur aus Dosen gekocht eine ganze Zeit lang, bis ich das ein bisschen gelegt hatte mit dieser ganzen Katastrophe. Also was man so hier gehört hat, man hat ja nicht sehr viel gehört im Radio oder im Fernsehen. Aber ich muss sagen, wir sind seit ungefähr 3 Jahren aktiv in einem Arbeitskreis tätig, hier in Langgöns, in dem Arbeitskreis Leben nach Tschernobyl. Wir waren 2-mal mit in Borispol, das ist in der Nähe von Kiew, wo also sehr viele Leute hin evakuiert worden sind aus Pripyat und aus Tschernobyl. Und es ist eine einzige Katastrophe. Wenn man das einmal gesehen hat, dann ändert man sein ganzes Denken. Man will nur noch den Menschen helfen. Und ich kann nur jedem sagen, er soll helfen, egal. Und wenn es nur mit einem Kilo Mehl oder einem Kilo Zucker ist. Ja, danke schön für den Anruf. Auch das ein Effekt von Tschernobyl und der Katastrophe. Die Hilfswilligkeit unter den Menschen in Hessen und in vielen anderen Bundesländern ist dadurch motiviert worden, durch diese Katastrophe, eine der wenigen positiven Auswirkungen von Tschernobyl. Die Tschernobyl-Katastrophe hat auch einen Grenzwertstreit in Deutschland ausgelöst. Und ein Grenzwert, sagt Professor Edmund Lengfelder, wird immer dort festgelegt, wo man ihn sozusagen wirtschaftlich aushalten kann, also vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen. Walter Kraus erinnert an das Informationswirrwarr der ersten Tage. Wie seine Länderkollegen erfuhr auch Hessens zuständiger Sozialminister Armin Klaus die Hiobsbotschaft am 29. April 1986 aus dem Radio. Ich habe zum ersten Mal erfahren, im Rahmen einer Klausurtagung, die die SPD-Landtagsfraktion auch zu Haushaltsfragen hatte in Nordhessen. Dort hat ein Kollege mit dem Knopf im Ohr nebenher Nachrichten abgehört und hat dann in die Versammlung hinein die Nachricht gebracht. Wir waren alle erschrocken, aber zu dem Zeitpunkt hat noch keiner gerechnet, dass das Ereignis auch unmittelbar für uns Auswirkungen haben könnte. Ein Krisenstab wurde eingerichtet, Radioaktivitätsmessungen der Luft angeordnet, vorsichtshalber, denn noch wurde alles hauptsächlich als Problem der Russen gesehen. Als am 1. Mai bei schönstem Sonnenwetter die Strahlenwolke kam, handelte der seinerzeitige grüne Umweltminister Joschka Fischer und appellierte per Radiodurchsage an die Eltern, ihre Kinder in die Häuser zu holen und unter die Dusche zu stecken. Wir wurden kurzfristig beschimpft über so einen Tag hinweg, aber als dann die Messwerte bestätigt wurden und dramatisch weiter sich nach oben entwickelt haben, als Heu gemessen wurde und anderes mehr, da war die Debatte zu Ende und man war heilfroh, dass damals der hessische Umweltminister in die Öffentlichkeit gegangen ist. Am Tag danach kam der Behördenapparat langsam in die Gänge. Hessen sperrte den Grenzübergang Herleshausen zur DDR für die immer mehr strahlenbelasteten Fahrzeuge aus dem Ostblock. Die übrigen wurden von ABC-Trupps entseucht. Organisatorische Pannen und regierungsinterne Reibereien gab es ebenso wie die ersten Grenzwerte für Milch, Überprüfungen der Lebensmittelkontrolle und später regelmäßige Messberichte. Landwirte durften kein Frischfutter mehr verwenden, denn Regenfälle hatten das radioaktive Jod 131 aus der Luft auf Pflanzen und Boden und damit in unsere Nahrung gebracht. Am 6. Mai debattierte der Landtag als bundesweit Erster über die neue Lage. Ministerpräsident Holger Börner. Mit dem Atomunfall in einem Kernkraftwerk in der Sowjetunion in der vorigen Woche hat sich die Welt dramatisch verändert. Die politisch Verantwortlichen in aller Welt können sich mit den geltenden Sicherheitsstandards nicht zufrieden geben, sondern müssen die Frage des Schutzes der Bevölkerung neu diskutieren. Doch zum Entsetzen der Grünen folgte kein Bekenntnis zum Ausstieg aus der Atomkraft, sondern der Hinweis, dass deutsche Reaktoren sicher seien. Krach in der Koalition, aber auch Streit mit Bonn, wo man derart lasche Grenzwerte für Lebensmittel verfügt hatte, dass Hessen am 11. Mai eigene Werte herausgab. 40.000 Anrufer zählte damals das überlastete Bürgertelefon im Sozialministerium. Doch Hessens mutiger Alleingang währte gerade 4 Wochen lang. Dann beugte man sich dem Druck aus Bonn. In der Politik wurde viel über ein besseres Katastrophenmanagement diskutiert. Doch hat man was draus gelernt? Die Antwort von Armin Klaus, heute SPD-Fraktionschef im Landtag. Ich bin mir da nicht sicher. Und die Berichte über die jährlich stattfindenden Übungen der Katastrophenschutzbehörden im Hinblick auf solche Standorte wie Hanau und Biblis lassen in mir Zweifel aufkommen, ob die Verdrängung nicht bereits so groß ist, dass man meint, ein solches Ereignis wäre einmalig gewesen. Thank you. In Berlin findet zurzeit und im Augenblick ein dreitägiger Kongress statt mit Experten aus der Ukraine und aus Belarus zum Thema die Folgen von Tschernobyl. Und der Tagungspräsident dieses Kongresses in Berlin ist Professor Edmund Lengfelder aus München. Er ist Strahlenmediziner. Guten Tag, Herr Lengfelder. Guten Tag, grüß Gott. Sie sind ja in der Tschernobyl-Hilfsbewegung auch selbst tätig und haben sich als Wissenschaftler mit dem Thema Folgen von Tschernobyl auseinandergesetzt. Gibt es überhaupt noch etwas für Sie Neues, was Sie bei dieser Tagung, ich sag mal in Anführungsstrichen, entdecken konnten? Also für mich waren einige Dinge neu. Also besonders hat mich interessiert und habe mit großem Interesse verfolgt den Bericht eines ukrainischen Psychiaters, der über lange Jahre an Liquidatoren Untersuchungen durchgeführt hat. Er hat berichtet, dass eine ganze Reihe von psychischen Störungen ihre Ursache haben, offensichtlich in organischen Schäden des Gehirns bei Liquidatoren. Und er hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Symptome Ähnlichkeiten mit der Alzheimer'schen Erkrankung haben. Mhm. Es gibt ja im Augenblick eine etwas elende Debatte darum, wie viele Opfer es wirklich gibt nach der Katastrophe von Tschernobyl. Die Zahlen werden heruntergerechnet. Es ist ein Streit entstanden darüber, wie viele Opfer es wirklich gegeben hat. Gibt es denn zu diesem ganzen Themenkomplex neuere Informationen? Das schwankt ja zwischen 31 unmittelbaren Todesopfern und bis zu 140.000 insgesamt. Also das wurde hier natürlich genauso diskutiert. Fest steht, dass die Angabe, es seien nur 30 Tote zu beklagen, in jedem Falle falsch ist. Wir haben bestätigt bekommen, unsere eigenen Einschätzungen, dass unter den Liquidatoren mindestens 25.000 Tote bisher zu beklagen sind. Das wurde bestätigt von dem stellvertretenden Tschernobyl-Minister aus der Ukraine. Die Zahlen sind sicherlich wesentlich richtiger und wesentlich korrekter als das mit den 30 Toten. Das kann man auch alleine aus der Selbstmordrate bei den Liquidatoren schon ableiten. Die Liquidatoren, die unter einer besonderen Belastung stehen, weil sie zusätzlich zu ihrer massiv reduzierten Leistungsfähigkeit, zu ihren Krankheiten noch die Ausgrenzung erfahren in der Gesellschaft. Und viele unter denen nehmen sich deswegen das Leben. Und für mich als Arzt ist so etwas ebenfalls eine Folge von Tschernobyl. Unumstritten ist ja der Anstieg des Schilddrüsenkrebses. Welche Zahlen wurden da genannt? Es waren von 500 bis etwa 2000 Schilddrüsenkrebsfälle in der Folge von Tschernobyl die Rede. Wir haben ja jetzt erst den Anfang dieses Berges an Krebsfällen, der auf uns zukommen wird. In Weißrussland waren bis Ende 95 bei Kindern 425 Fälle aufgetreten. Die werden auch inzwischen von niemandem mehr bestritten. Eine etwas niedrigere Zahl wird aus der Ukraine gemeldet, weil dort auch nicht so viel radioaktives Jod freigesetzt worden ist. Das, was heute auf der Tagung akut angesprochen wurde, ist auch der massive Anstieg des Schilddrüsenkrebses bei Erwachsenen. Für Weißrussland ist die Zahl inzwischen viermal so hoch wie vorher. Und das sind Dinge, die weder in Wien von der IAEA noch bei dem Kongress der Europäischen Kommission in Minsk vor wenigen Wochen thematisiert worden sind. Haben denn genetische Veränderungen in Ihrer Tagung eine Rolle gespielt? Die Beiträge zu den genetischen Veränderungen erwarten wir heute am späten Nachmittag. In den Gesprächen mit den Referenten ist es schon klar, dass hier ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist und dass auch, das wurde offen zugegeben, bei Drohungen von genetischen Schäden, wenn man bei der Fruchtwasseruntersuchung bei der Schwangeren das feststellt, heute sehr häufig abgetrieben wird. Professor Edmund Lengfelder live aus Berlin vom IPPNW-Kongress zu den Strahlenfolgen von Tschernobyl. Danke für das Interview. Der Hessische Rundfunk hatte Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule in Linden aufgerufen, sozusagen Rundfunkbeiträge zum Thema Tschernobyl zu gestalten. Es gibt übrigens auch einen internationalen Projekttag der Solidarität an den UNESCO-Schulen in Deutschland und international auch in anderen Ländern der Welt unter dem Motto 26. April 1996, 10 Jahre nach Tschernobyl. Und ich bin jetzt gespannt, was bei diesem Hörfunkbeitrag herausgekommen ist. Das Motto war, einen Tag gegen das Vergessen zu organisieren. Aber was habt ihr denn heute bei dem Projekttag alles gemacht? Naja, wir haben geschrieben, über was? Gelesen, über wir persönlich, über Pro und Kontrast der Atomenergie. Meinst du, dass da auch was rüberkam und dass das auch in Hinterköpfen bleiben wird und nicht gleich wieder vergessen wird? Doch, glaube ich schon. Ich finde es interessant, eigentlich für mich selber. Und also, es kommt halt rüber. Es interessiert mich das gesamte Thema, weil ich glaube, dass ich auch betroffen bin davon. Ich glaube, dass ein Unfall ziemlich gut möglich ist in der Zukunft, was weiß ich, zivil oder auch von militärischer Seite her. Also. Und das, ich glaube, dass also das ist ein ziemlich großes Problem auch für unsere Generation. Noch sieht alles bei dieser Arbeitsgruppe ziemlich unordentlich aus. Ein paar Bücher, Papier, Kleber, Schere und ein großes Stück Pappe auf dem Tisch. Außerdem eine Schreibmaschine auf dem Schoß. Aber aus dem Chaos soll ein Plakat werden. Es steht drauf, bei uns ein Zeitungsartikel von 86 über eine Studie, die hier in Deutschland in Auftrag gegeben wurde, die besagt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie jederzeit möglich wäre. Ohne große Verluste für Wirtschaft, Arbeitsplätze und so. Und Pro und Kontras der Atomenergie. Klar, dass die meisten Gruppen große Plakate zusammengeklebt haben. Wir wollen ja eine Ausstellung im Atrium unserer Schule machen. Also auf den meisten Tischen in der Aula Informationen im Großformat. Wir haben ein Plakat gemalt. Und was steht da so drauf? Alternativen zur Atomenergie. Mit Sonnenenergie, Wasserenergie, Windenergie und Energie aus Biomasse. Okay, viel Kleber und viel Fleiß. Aber kommt denn die Info überhaupt rüber? Hat die Aktion noch einen Wert für die Macher? Wir haben gleich mal nachgehakt. Ich wusste vorher nicht so viel darüber und jetzt eigentlich schon. Jetzt, also ich weiß, wie viel man damit sparen kann. Und das, womit? Zum Beispiel mit der Sonnenenergie, wenn man in der Wüste 8 Quadratkilometer Solarfläche bauen würde, könnte man die ganze Welt mit Energie versorgen und das wusste ich eben vorher nicht. Oder dass man aus Erde, also aus Biomasse, Energie gewinnen kann, das wusste ich auch nicht. Würdest du auch Alternativen in deinem späteren Leben dann anwenden? Ja, ich weiß nicht, ich schlage meinen Eltern vielleicht mal vor, so ein Solar aufs Dach zu bauen, weil wir bauen hinten neu und dann das hier machen. Ja. Meinst du, die anderen Leute, die das, die Ausstellung lesen werden, werden davon was lernen? Ja, lernen sicher. Also die wissen dann bestimmt, wenn sie es lesen, wissen sie sicher mehr dann über zum Beispiel diese alternativen Energien, wo ich vorher eben auch nichts von wusste, aber ich weiß nicht, ob sie was ändern werden. Ja, aber vielleicht fangen sie wenigstens an nachzudenken. Bei unserem Aktionstag sind aber nicht alle in der Schule geblieben. Ein Tag gegen das Vergessen war auch ein Tag für einen Ausflug. Wir waren in der Uni-Bibliothek und haben in Zeitungen rumgeguckt. Bei Mikrofilmen haben wir halt die uns kopiert, was in den Zeitungen vom 28. April 1986 bis zum 5. Mai 1986, was in den Zeitungen über die Tschernobyl-Katastrophe stand. Und was steht da drin? Ja, am Anfang steht halt erst so mehr entsetzt und so und dann später, schon am 5. Mai, haben sie dann gesagt, ja, hat wohl doch keine Auswirkungen gehabt. Ja, dann haben sie sich beschwert, wollten bei Moskau Schadenersatz klagen wegen der zu späten Mitteilung und sowas. Wer nicht rausfahren wollte, der hat den Weg recherchiert, den die radioaktive Wolke vor 10 Jahren genommen hat oder Bücher für die Ausstellung zusammengefasst. Alles in allem war es jedenfalls mal ein ganz anderer Schultag, der bei den meisten gut ankam. Ich finde aber auch, so zu arbeiten macht Spaß, also mehr Spaß als Schule. So noch ein paar Literaturhinweise und Veranstaltungstipps zum Thema Jahrestag von Tschernobyl. Es sind 3 Bücher erschienen, unter anderem Die Opfer von Tschernobyl nach 10 Jahren, Verstrahlt, Vergiftet, Vergessen, das ist das HR-Buch, was erschienen ist zum Jahrestag Tschernobyl, dann im Fischer Verlag unter dem Titel Der Tschernobyl-Schock, 10 Jahre nach dem Super-GAU, ein Taschenbuch von Karl-Heinz Karisch und Joachim Wille mit einem Serviceteil über die Hilfsorganisationen und die Hilfsinitiativen. Und dann noch über die Kinder von Tschernobyl, das Buch von Erika Schuchert und Lev Kopelev, Die Stimmen der Kinder von Tschernobyl, erschienen im Herder Verlag, und mehrere Bücher zu Literatur. Letzter Besuch in Tschernobyl, ukrainischer Erzähler der Gegenwart im Kranichfelder Verlag und russische Kryptogramme im deutsch-ukrainischen Editionsverlag Brodina Verlag Lyrik. Heute demonstrieren Greenpeace-Organisationen an den verschiedenen Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland zum 10. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe. Wenn Sie das gesamte Informationsangebot des Hessischen Rundfunks über das Online-Internet anklicken wollen mit der Maus, dann müssen Sie das unter dem Stichwort im World Wide Web tun, hronline.gmd.de. Dort finden Sie alle Informationen zum Tschernobyl-Jahrestag noch einmal, auch mit Fotos aus der Ausstellung des Hessischen Rundfunks, die im Augenblick bis zum 3.5. zu sehen ist. 4-mal am Tag werden auch Tschernobyl-Filme gezeigt, um 9 Uhr, um 11.30 Uhr und 14 Uhr und um 16.30 Uhr, und Schulklassen und Vereine können sich unter der Telefonnummer 069 155 3119 anmelden. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Norbert Schreiber.